Die Audionauten. Das Radio im audionomen Sektor. Wie jeden Donnerstag um diese Zeit auf Radio 100. UKW 100,6 MHz. Die Audionauten. Das Audionautenprogramm machen wir hier, Radio. Heute Abend ein Programm anlässlich des Konzerts und die Vorführung von Videos im Frontkino, morgen Abend 21 Uhr und rund den Geräusch- und Performance-Künstler Freddy Beckmanns hier im Studio anwesend. Hier anwesend, damit wir mehr über sein Treiben in die Audiolandschaft erfahren. Herzlich willkommen, Freddy, und danke für den schönen Anfang. Bevor wir weiter zur Sprache übergehen, hören wir uns zuerst den Soudan Vert im Jahre 1984 an, aus der Serie Circus Beckmanns, präsentiert für Sie heute Abend Kreaturen der hiesigen Epoche. Et maintenant, messieurs, dames, le Soudan Vert. Messieurs, dames, le Soudan Vert. In de Zoo te Antwerpen is een permanente tentoonstelling van gekooide kunstwerken ingericht. Dans le Zoo d'Anvers, il y a une exhibition permanente des peintures emprisonnées. Hieronder bevinden zich enige nog levende schilderijen, getiteld As hier, Neofron per Knop de Roes en Pateleu, Tertrionax. Ecodatus, van de hand van James Ensor. Voederingen geschieden te 14:30 uur des namiddags, te bezichtigen op weekdagen. Oh! Bevor wir dem Zirkus Beckmanns weiter zuhören, möchte ich Ihnen Freddy Beckmanns ein wenig vorstellen. Da ist es sehr angenehm, dass er selber im Studio anwesend ist. Also Freddy, gehen wir zurück in die Zeit, so wie ich dich kenne oder besser kannte. Zuerst als vielversprechender Maler, der mich auf einmal überraschte mit einem Auftritt, worin die Axt das zentrale Instrument war. 83 oder 84 war das. Wie bist du zur Musik geraten? War das schon überhaupt eine mir unbekannte Tradition da? Ja, da muss ich eigentlich eine kleine Geschichte erzählen, dass ich als Kind so zwei Träume habe gehabt. Einmal, dass ich so davon geträumt habe, dass ich ein ganz bekannter Maler werde, mhm, und habe da einen Preis gewonnen, musste mich auf ein Podium hinstellen und bevor ich den Preis bekam, ein Bild malen. Und das ist mir nicht gelungen, weil ich diese Wunderfarbe nicht dabei hatte. Und der zweite Traum war, dass ich ein ganz bekannter Popstar werden würde. Aber das erste ist mir gelungen mit den Malen, den Preis habe ich bekommen. Da war sogar die Königin dabei. Ich habe die Königin die Hand geküsst. Aber eben mit diesem Singen, das probiere ich immer noch weiter zu entwickeln. Da ist es auch mehr Entwicklung, fühle ich da, als in die Malerei. Das liegt, die Malerei ist so 45% und die Musik ist irgendwie so 55%, wo ich mich mit betätige. Ja, ja, aber hast du nicht deine ganze musikalische Entwicklung, wo stammt die ungefähr her dann? Hast du als Kind irgendwas gemacht oder bist du da reingewachsen oder ist das erst später gekommen? Das ist eigentlich erst später gekommen. Ich habe also erst gemalt und bin eigentlich sehr spät angefangen mit Singen. Dass Leute um mich herum Musik gemacht haben und habe immer dazu gesungen, aber immer sehr schräg. Ja. Und habe auf einmal dann doch auch zu die Musikinstrumente hinzugefasst, weil eben diese Axt zum Beispiel, das war mit dieses Instrument, das war vorher nicht ein Instrument, das war also eine Axt, wo mein Vater mir all meine Spielsachen mit zertrümmert hat. Und meine erste Performance, ich habe die Axt immer so irgendwo gesehen in die Scheune und habe die mir mal weggeklaut bei meinen Eltern. Und mein erster Auftritt war dann auch, dass ich alles Spielzeug zertrümmert habe. Das war meine erste Performance, Klangperformance. Ja. Habe dann noch mehr Sachen dazu gemacht, habe in Blechdosen gesungen und so. Mhm. Da ist es irgendwo angefangen. Ja. Aber wo liegt dann dein Boden oder wie soll das ich ist, das nennen? Das bin immer ich selber, mein Boden. Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich wirklich zurückgreifen kann nach irgendwas in die 60er oder Anfang 70er Jahre sich abgespielt hat oder Ende 70er Jahre. Ja, es hat auch wenig mit Popmusik an sich zu tun. Hat ja, es ist mir autobiografisch immer. Mhm. Ja, was so passiert. Also du hast auch keine klassische Hintergrund in dem Sinne. Nee, überhaupt nicht. Ich bin, wie sagt man, Grundschule in Deutschland. In der Grundschule wurden wir auch geprobt, ob wir so in einem Kirchenchor mitsingen durften. Und ich bin gleich rausgefallen. Ich durfte nicht mitmachen. Okay, aller Grund, um Audionautensendung zu machen. Das Zirkus Beckmann präsentiert noch immer Kreaturen der hiesigen Epoche. Und zwar zuerst Quelme, Pelme, Swelme. Die nächste Nummer, Siamese Hondennummer, und das letzte aus dieser Serie, Balanceakt. Baume. Thank you. du, Schwanz! Tumor-Tanz! Mein Peterschwanz, mach Tumor-Tanz! Tumor-Tanz, mein Peterschwanz, mach Tumor-Tanz! Ich leck ihr Hintern, sieh mein Schwanz! Ich leck ihr Hintern, sieh mein Schwanz! Wir machen Tumor-Tanz, Tumor-Tanz! Und dabei springen wir in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe! Zusammen lecken wir uns. Ich, ihr Hintern und sie, mein Schwanz. Springen, auf Springen kommt es an, auf Springen kommt es an. Und auffangen auch, auffangen. Da gibt mein Hintern mir was. Das sagt, das ist kein Tumor-Tanz. Dies ist ein Ballersack. Dies ist nicht ein Tumor-Tanz. Ich weiß nicht. Balanceakt beschloss die Serie aus dem Zirkus Beckmanns. Weiter zur Person. Freddy, was auffällig ist in die Komposition, ist die Vielfalt der Instrumente und die Art der Instrumente. Ich nenne zum Beispiel verehrte Computer bis verstümmelte Mikrofone. Man könnte sie fast die archäologische Funde unserer Zeit nennen. Wie findest du diese Instrumente und wie entsteht die Zusammensetzung innerhalb einer Komposition? Was du da fragst über wie die entstehen, das kann ich damit antworten, dass es eigentlich so aus der Malerei entsteht, dass es Attributen sind, die in meine Komposition passen und ich hole die raus. Also es kommt eine Harfe auf dem Bild vor mit Stacheldraht und ich habe die da irgendwie rausgefiltert und bin dann auf eine Harfe mit Stacheldraht angefangen zu spielen. Also du übersetzt es sozusagen aus deinen Gemälde raus, gleich auf die Realität oder auf dem Audiobereich? Ja, eigentlich ist es so, erst ist es in mein Hirn, dann ist es das Bild da und dann kommen die Instrumente und dann kommen die Klänge. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil die Klänge, die hört man dann. Ja, das ist der Weil die Vorteil. Bilder bleiben eigentlich irgendwie verschollen, die sieht man nicht. Mhm. Und es sind nicht nur Harfen von Stacheldraht, es gibt auch so, dass ich Säulen gebaut habe, die sich anhören wie ein Cello. Mhm. Und eben mein eigenes Herz, was ich dann auch klingeln lasse. Mhm. Und mit Messer, die ich so irgendwie mit Kontaktmikros versehe. Ja. Aber doch ist das ein Teil. Das andere Teil ist irgendwie die Geschichte, die immer wieder zurückkommt, was ich erlebt habe, was früher mal war. Weil zum Beispiel die nächste Nummer, die jetzt kommt, ja. Das geht darüber, dass ich als Kind Rattengift gegessen habe. Mhm. Und bin dann gleich irgendwie in ein Koma gefallen und meine Mutter hat mich zum Krankenhaus gebracht und habe da so eine Woche lang völlig vom Bewusstsein weg gelegen und da komme ich immer wieder irgendwie auf zurück, dass da irgendwie eine Lücke ist, die ich auffüllen probiere. Ja, und vom Gefühl her entstehen auch die Kompositionen dann. Ja, aus diesem Gefühl von Schmerz und Liebe, weil die Liebe ist die andere Seite natürlich. Ich habe auch auf Herzen gespielt, so große Herzen habe ich gemacht und auch zum Klingen gebracht. Ja. Also du kannst nicht sagen, also du hast ein bestimmtes Thema, schreibst du dir ein bestimmtes Thema auf und gehst du da von daraus weiter, wenn du was schreibst? Doch, oder? Das Thema ist eben auch, ich könnte zum Beispiel zurückgreifen, es gibt doch zwei Personen, die mich Themas besorgen. Das sind so Leopold von Sacha Masoch und Marquise de Sade. Daheraus immer diese etwas an die Seite, an die Grenze des Erlaubten. Mhm. Da probiere ich auch immer so irgendwie einen Weg zu finden, wo die Klänge auch erklingen. Ja. Aha. Also dann, die Zeit ist ein bisschen knapp. Eigentlich würde ich am liebsten eigentlich wieder weitergehen. Okay. Mit den nächsten drei Kompositionen. Also zuerst hast du schon was über die Tätowierung erzählt. Da gibt es noch zwei andere Kompositionen, die heißen Natter Fingers und Perspektivisme. Kannst das du sind zwei holländische Nummern. Das ist mehr Poesie und die möchte ich also nicht übersetzen, weil die Rolling Stones übersetzen ihre Nummer ja auch nicht in Deutsch und singen. Was für eine schöne Gefühle gibt es da. Genau. Okay, machen wir weiter mit die Tätowierungen, Natter Fingers und Perspektivisme. Die Tätowierungen des inneren Gefühls. Des inneren Gefühls. Ergeben sich. Dass ich in mein eigener Hirntumorform. Kein Platz für Narben ist. Die Tätowierungen des inneren Gefühls ergeben sich, dass sich keine Narben geformt haben. Mein eigener Hirntumorform sich die Jugend zurückgefunden hat und wobei ich mich entsinnen kann. Die Tätowierungen des inneren Gefühls. Dass es noch Narben gibt. Ergeben sich. Im Anfang war es Das Rattengift hat sich mich erfasst. Das Rattengift habe ich gegessen, um zu vergessen. Bin leider nur bewusstlos aufgefunden, um meine Eltern und Großeltern zu schockieren. Es sind die Tätowierungen des inneren Gefühls. Wobei sich mehrere Leute immer nur gefragt haben, hat er sich das so selber aussuchen? Da kann ich doch nur am Lachen. Denn die Tätowierungen des inneren Gefühls ergeben, nur dass für ich mich meine Hirntumorform für mich allein nur. Wobei das Leiden sich nur in mich selbst hinein abspielt. Oh. unter der warmen Dekens. Warme, kurze Affärs. Let me be your king. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus früher Zeit, das blinkt mir raus den Sinn. Und oder flackt das Frauchen nach dem. Komm, ich steh's mir in ein umgefallen Boden, in und sich öffne mich nach dem. Let me be your king. Wegen Gold und Blut, Stund und Mund, Hass bringt in den Dürres, Bücher nach der Fingers, not Hass. Let me be your king. Ich weiß nicht, was alles bedeutet, du siehst und du siehst. Und für das Frühjahr hörte, dass du mir nicht das Leben siehst. Zo'n last. Heb jij ook zo'n last van perspectivisme? Friedrich Nietzsche, Simon Vestdijk. Heb jij ook zo'n last van perspectivisme? Friedrich Nietzsche, Simon Vestdijk. Kleine spermatozoen bezoedelen mijn hersentumorvorm. Heb jij ook zo last van perspectivisme? Epploed app. De zee neemt het land. Heb jij ook zo last van perspectivisme? Friedrich Nietzsche, Simon Vestdijk. Ah, verder! Kleine spermatozoen! Seele, mein Essen. Essen, Tier, Fall. Bier, Glas. Soweit die figurative Malerei im Radio, soweit unsere Sendung mit Freddy Beckmanns. Er tritt morgen im Frontkino auf. Was können wir da ungefähr erwarten? Na, ich werde da Videos zeigen, die ich zusammen mit anderen Leuten in Amsterdam gemacht habe. Das sind Videos von Robotnik TV. Mein eigener Beitrag ist zum Teil ist das ein Film von mir, den ich in Moskau gedreht habe, vor einiger Zeit. Und weiter sind es da so... Es gibt in Amsterdam, also dass da jede Woche ein Programm von einer Stunde gezeigt wird. Wiederholt sich jede Stunde dann. Und im Fernsehen. Aha. Von Robotnik TV. Ja. Die haben auch in Kassel so Ausstrahlungen gemacht. Und weiter werde ich dann ein Konzert geben. Ich werde auf meine Säule spielen. Ich werde ganz winzige Synthesizers an meinen Körper bespielen. Und diese elektronische Äxte werde ich zu Klang bringen. Wie auch ein Video, was dann auch irgendwie mitlaufen wird, während meiner Performance. Und noch Klänge, die ich noch nicht verraten will. Aha, gut, dann alle nix wie hin. Danke für deine Anwesenheit hier heute Abend und viel Erfolg natürlich morgen Abend. Liebe Zuhörer, hören Sie zu guter Letzt Freddy Beckmanns Fackmann in fremden Maten für Cello und Tonband. Aufnahmen aus Köln. September 86 aus die Melkerei. Jetzt müssen wir leider die Musik schon etwas runterziehen, sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Wir haben noch ein paar Hinweise auf Veranstaltungen. Das fängt an morgen im Café Einstein um 20 Uhr ist die Group 180 aus Budapest. Die spielt Werke von Cage, Glass, Reich, Chapo und Allsway. Morgen Abend 20 Uhr im Café Einstein. Ebenfalls morgen, wie Sie ja schon gehört haben, unser Studiogast im Frontkino um 21 Uhr. Und zwar hören Sie da ein Konzert von Freddy Beckmanns und Sie können Videos von Rabotnik TV und auch von Freddy Beckmanns sehen. Eintritt 5 Mark, Mannsteinstraße 14, Frontkino ist bekannt, 21 Uhr. Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. ist die 5. Berliner Elektroniknacht im Quartier Latin, jeweils um 19 Uhr. Am Samstag mit Boundless, Ipsway aus Belgien, Lapre und Yttrium und am Sonntag Random Reply, M&R, Solaris und Stefan Tietje. Quartier Latin, 19 Uhr, Samstag und Sonntag. Am Sonntag, auch am 15. um 11 Uhr morgens, das ist ja früher, im Kurt-Sachs-Saal des Musikinstrumentenmuseums in der Tiergartenstraße 1, Eröffnungskonzert der zweiten Konzertreihe der Kooperative junger Komponisten Berlin mit Werken von Oliver Krämer, Hans Steinke, Michael Detlef Wagner und Frank Wiedhüter. Sonntag um 11 Uhr morgens. Langsam knapp, ich muss mich beeilen. In der Galerie im Flux, in der Galerie Paranorm findet statt, die Galerie in Flux, Lützowstraße 70 ist das. Da ist bis zum 15. noch zu sehen André Skribinek und Graf Haufen, Hommage a Karin Elliott. Die Finissage ist am Sonntag um 20 Uhr. Am nächsten Donnerstag, also wenn wir Sendung haben, um 20 Uhr können Sie elektroakustische Musik hören im Hörsaal H107 im TU Hauptgebäude, Straße des 17. Juni. Frank Rothkamm stellt seine Arbeiten vor. Und in der Galerie Giannozzo ist noch der Udo Eidelberger mit seinen Seiteninstallationen zu hören bis zum 28. November. Okay. Damit ist das Programm der Audionauten für heute beendet. Sie hörten Werke von dem Holländer Freddy Beckmanns, den Sie morgen Abend in dem Frontkino um 21 Uhr live erleben können. Vielen Dank fürs Zuhören. Beehren Sie uns wieder nächsten Donnerstag um 22 Uhr. Gute Nacht. Radio 100. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 Megahertz. Radio 100.